zwei Stunden Zeit zusammen. Und diese zwei Stunden möchte ich mit euch genießen. Zeigt mir eure Hände! Und ich habe für die 20 Leute, die am meisten feiern, 20 Starsplash-T-Shirts dabei. Wir fangen erstmal ein bisschen easy an. Only warming up, baby. Und dann geht's gleich richtig los. Are you ready? Aber ein kleines Zeichen, euer Feierlust könnt ihr mir zeigen, indem ihr die geilste Atmosphäre des Abends macht. Von vorne bis hinten, alle Hände nach oben, alle. Und als zweites Zeichen möchte ich einmal wissen, wie laut könnt ihr schreien? Noch einen kleinen Tipp. Wir sind live auf Sendung bei Sputnik. Zeigt der Welt mal, wie hier gefeiert wird. gerne alle Hände sehen. Starsplash, live von der Peisnitzinsel in Halle. We'll be right back. 2004. Live-Audio-Stream. Live-Audio-Stream in real. www.schwupnik.de. Wenn 10.000 Arme oben sind. Egal wo ihr jetzt steht, alle Hände nach oben und eure Fotos ab Dienstag bei www.sputnik.de. Alle Hände! Und jetzt ganz offiziell auch von mir. Willkommen zu den Turntable Days 2004! We'll be right back. Zeigt all eure Hände. Alle. Alles, was leuchtet, wird rausgeholt. Feuerzeuge, Handys, Leuchtstäbe, alles. Und die Hände gehen langsam von rechts nach links. Free to go out in the wild. I will open the cage door. So you can be, yes, free. Yes, you can be. Ready to fly away, put your hands in the air. Wer möchte das nächste Starsplash T-Shirt? Jetzt zeigen wir allen Leuten, die irgendwo auf der Welt am Radio sitzen und uns zuhören, mal wie die Stimmung hier ist. Wir heben alle die Hände nach oben. Die Sputnik Turntable, der ist 2004. Hier ist euer Takt, wir klatschen alle zusammen. Und wenn ich sage jetzt, dann schreit ihr so laut, dass hier die Decke wackelt. Aufgepasst! Jetzt! In die Hände. Wie laut ist die Party des Jahres? Zeit, dass alle Hände oben sind und wir machen alle diese Handbewegung, alle zusammen. Für alle Hörer auf Sputnik.de weltweit, so laut ihr könnt, alle zusammen! Turntable Days 2004. Festival Radio. Starsplash. Live von der Peisnitzinsel in Halle. We'll be right back. Radio. Live von der Peisnitzinsel in Halle. We'll be right back. Die Musik ist nur noch so laut wie ihr hier feiert. Turntable Days 2004, klatscht alle in die Hände. Es ist soweit, 20.000 Arme! Here we go again. Ready for the sound of wonderful days! Splash, live von der Peisnitzinsel in Halle. Es kommt jetzt gleich ein ganz bekanntes Geräusch. Und wenn ihr es erkannt habt, will ich euch alle schreien hören. Aufgepasst! Here we go again. Sind oben. Und wenn ich sage jetzt, dann fangen wir alle an zu klatschen für das nächste T-Shirt. All die Hände. Jetzt. So, ihr kennt die Texte alle auswendig. Ich will euch alle singen hören, alle zusammen. It didn't last. Wonderful days belong to the past. I don't know where I stand, what I'm to do. Ein bisschen lauter und die Hände dazu. And I found someone new. So I prayed on my knees to heaven above. Send me somebody. bis drei. Wer am lautesten ist, bekommt das nächste T-Shirt. 1, 2, 3! Klatsch in die Hände, Halle, alle zusammen! Here we go again. Ich habe eine Frage an euch. Wer von euch ist Fußballfan? Wer ist der Meinung, Deutschland wird Europameister? Und wer hat Bock auf die Weltpremiere von unserer neuen Single? Dann will ich euch jetzt noch viel lauter hören als eben, alle! Deutschland-Holland. Kommt sie raus. Hier ist unsere neue Single. Hier ist Can You Kick It? Jeder kennt die Melodie von euch. Ich weiß es ganz genau. Es gibt zwei Sachen, die ihr beachten müsst. Ein Schlachtruf heißt Just Kick It. Das ruft ihr so laut, wie es geht, immer dann, wenn ich den Arm hebe. Und der Text ist nachher ganz einfach. Kick it high, kick it low. Overtime, 2-2. What you gonna do? Just und just kick it. Referee penalty, but the man can't see. Just kick it. 10 seconds on the clock and the rain won't stop. Just kick it. Now four and four, but you want it all. Just kick it. Gut! Alle Hände nach oben. Kick it high, kick it low. Ich will euch alle zusammen hören, das geht so. Kick it high, kick it low. dazu. Can you kick it?